Abschnitt 20 aus Mark Twains Ausgewählte humoristische Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Christoph Stangenberg. Mark Twains Ausgewählte humoristische Schriften von Mark Twain. Der gestohlene weiße Elefant. Zweiter Teil. Am nächsten Morgen stand alles haarklein in den Zeitungen, sogar mit Zusätzen, bestehend aus Detective A's, Detective B's und Detective NN's Theorie in Bezug auf die Ausführung des Diebstahls, auf die Person der Diebe und auf die Richtung, in der sie mit ihrer Beute entflohen waren. Es waren 11 solcher Theorien zu lesen, welche alle Möglichkeiten erschöpften, ein Beweis, was für verständige Denker die Geheimpolizisten sind. Nicht 2 von den 11 Theorien stimmten überein oder glichen sich auch nur halbwegs, außer in einem einzigen auffallenden Punkt, in dem alle 11 Theorien einander gleich waren. Obgleich nämlich die Rückwand des Gebäudes herausgerissen und die einzige Türe verschlossen geblieben war, stellten alle 11 Theorien die Behauptung auf, dass der Elefant nicht durch jene Bresche, sondern auf irgendeinem anderen, noch unentdeckten Wege entfernt worden sei und dass die Diebe jene Öffnung nur gemacht hätten, um die Polizei irrezuführen. Daran würde ich oder irgendein anderer Laie vielleicht nie gedacht haben, die Detectives aber hatten den Umstand auch nicht einen Augenblick verkannt. So war das einzige Moment, hinter dem ich kein Geheimnis vermutet hatte, gerade dasjenige, worin ich am weitesten fehlgegangen war. Alle 11 Theorien nannten die vermutlichen Diebe, keine 2 aber dieselben. Die Totalsumme der verdächtigen Personen war 37. Die verschiedenen Zeitungen schlossen alle mit der wichtigsten Ansicht von allen, der des Inspektors Blunt. Dieselbe lautete im Auszug wie folgt. Der Chef weiß, wer die 2 Haupttäter sind, nämlich Brick Duffy und der rote McFadden. 10 Tage vor der Ausführung des Diebstahls wusste er bereits, dass derselbe versucht werden würde und hat sich in aller Stille daran gemacht, diese 2 notorischen Spitzbuben zu verfolgen. Unglücklicherweise aber ging in der fraglichen Nacht ihre Spur verloren und ehe man sie wieder auffinden konnte, war der Vogel, das heißt der Elefant, ausgeflogen. Duffy und McFadden sind die verwegensten Schurken in der ganzen Verbrecherzunft. Der Chef hat Grund zu der Annahme, dass sie die Männer sind, die letzten Winter in einer bitterkalten Nacht den Ofen aus der Polizeiwache stahlen. Infolgedessen sich vor Tagesanbruch der Chef und sämtliche Geheimpolizisten in ärztlicher Behandlung befanden, einige wegen erfrorener Füße, anderer wegen erfrorener Hände, Ohren, Nasen und anderer Körperteile. Als ich die erste Hälfte dieser Theorie las, war ich mehr als je erstaunt über den wunderbaren Scharfsinn des seltenen Mannes. Er sah nicht nur alles Gegenwärtige mit klaren Augen, auch das Zukünftige entschleierte sich vor seinem Blicke. Ich begab mich alsbald in sein Büro und sagte ihm, ich bedauere nur, dass er jene Spitzbuben nicht habe festnehmen lassen, wodurch das ganze Unheil verhütet worden wäre, aber seine Antwort war kurz und bündig. Es ist nicht unseres Amtes, das Verbrechen zu verhindern, sondern es zu bestrafen. Das können wir aber erst, nachdem es begangen worden ist. Ich bemerkte, dass die Heimlichkeit, mit der wir zu Werk gegangen, durch die Zeitungen verletzt worden sei, nicht nur alle Tatsächlichkeiten, sondern auch alle unsere Anhaltspunkte und Absichten seien enthüllt und selbst alle verdächtigen Personen namhaft gemacht worden. Letztere würden sich jetzt ohne Zweifel maskieren oder ihre geheimen Schlupfwinkel aufsuchen. »Sie sollen's nur«, sagte der Inspektor. »Sie werden bald merken, dass, wenn ich es auf Sie abgesehen habe, meine Hand auf Sie niederfallen wird, so unfehlbar wie die Hand des Schicksals. Was die Zeitungen anbelangt, so müssen wir mit Ihnen rechnen. Ruhm, Reputation, fortwährende öffentliche Erwähnung sind des Geheimpolizisten täglich Brot. Er muss seine Entdeckungen veröffentlichen, sonst glaubt man, dass er keine macht. Er muss seine Theorie veröffentlichen. Es gibt nichts Seltsameres und Überraschenderes als die Theorie eines Polizisten, und nichts trägt ihm so viel Bewunderung und Hochachtung ein. Wir müssen unsere Pläne veröffentlichen, denn die Zeitungen bestehen darauf und wir können es ihnen nicht abschlagen, ohne sie zu beleidigen. Wir müssen dem Publikum zeigen, was wir tun, damit es nicht glaubt, dass wir nichts tun. Es ist viel angenehmer, wenn eine Zeitung schreibt, Inspektor Blunts geniale und ungewöhnliche Theorie lautet wie folgt, als wenn sie einen unfreundlichen oder, was noch schlimmer, sarkastischen Artikel bringt. Ich verkenne das Zwingende dieser Gründe nicht. In einem Teil ihrer Bemerkungen in den Morgenzeitungen fiel mir auf, dass sie mit ihrer Ansicht über einen gewissen untergeordneten Punkt zurückhielten. Ja, das tun wir stets. Es macht immer Effekt. Übrigens hatte ich mir über jenen Punkt eine Ansicht noch gar nicht gebildet. Ich deponierte bei dem Inspektor eine beträchtliche Geldsumme zur Bestreitung der laufenden Ausgaben und setzte mich dann nieder, um auf Nachrichten zu warten. Jeden Augenblick konnten Telegramme einlaufen. Inzwischen blätterte ich die Zeitungen und unser Zirkularsignalement nochmal durch und entdeckte, dass anscheinend unsere 25.000 Dollar Belohnung nur für Detektivpolizisten ausgesetzt waren. Ich war der Meinung gewesen, jeder solle sie bekommen, der den Elefanten auffinden würde. Der Inspektor klärte mich auf. Meine Geheimen werden den Elefanten auffinden. Die Belohnung muss daher an die rechte Adresse gelangen. Wenn andere Leute das Tier fänden, so wäre das nur dadurch möglich, dass sie die Polizisten ausspionieren und aus Kenntnissen und Beobachtungen der Polizisten, welche sie sich zu eigen gemacht, Vorteil ziehen. An der Berechtigung der Polizei zu der Belohnung könnte das nichts ändern. Eine solche Belohnung ist dazu da, die Männer, welche dieser Art von Arbeit ihre Zeit und ihren ausgebildeten Scharfsinn widmen, anzuspornen, nicht aber dem ersten Besten in den Schoß zu fallen, der zufällig einen Fang gemacht hat. Das war sicher nur recht und billig. Auf einmal begann der Telegrafenapparat in der Ecke zu ticken. Das Resultat war folgende Depesche. Flower Station, New York, 7.30 Uhr vormittags. Habe eine Spur. Fand eine Reihe tiefer Spuren, die über eine benachbarte Farm führen. Folgte ihnen eine halbe Stunde östlich ohne Resultat. Der Elefant ging wahrscheinlich westlich. Werde ihm jetzt in jener Richtung nachspüren. Daly, Detective. Daly ist einer unserer tüchtigsten Polizisten, sagte der Inspektor. Wir werden bald mehr von ihm hören. Telegramm Nummer 2 kam. Barkers, New Jersey, 7.40 Uhr vormittags. Eben angekommen. Glasfabrik hier während der Nacht erbrochen und 800 Flaschen entwendet. Wasser in größerer Menge erst 5 Meilen von hier zu haben. Werde dahin aufbrechen. Elefant wahrscheinlich durstig. Flaschen waren leer. Baker, Detective. Auch das ist vielversprechend, sagte der Inspektor. Ich sagte Ihnen, seine Begierden würden keine schlechten Fingerzeige sein. Weitere Telegramme. Taylorville, Long Island, 8.15 Uhr vormittags. Ein Heuschober in der Nähe während der Nacht verschwand. Wahrscheinlich aufgefressen. Fand eine Spur und verfolge sie eilig. Hubbard, Detective. Was er für Sprünge macht, sagte der Inspektor. Ich wusste, dass wir ein schwieriges Stück Arbeit vor uns hätten, aber wir werden ihn deshalb doch kriegen. Flower Station, New York, 9 Uhr vormittags. Verfolgte die Spuren über eine Stunde westlich, sind groß, tief und ausgezackt. Bin eben einem Farmer begegnet, der sagte, es seien keine Elefantenfußstapfen, sagt, es seien Löcher von den Bäumchen, die er letzten Winter aus dem gefrorenen Grunde ausgrub. Ich bitte um Verhaltungsbefehle bezüglich weiterer Schritte. Daly, Detective. Aha, ein Helfershelfer der Diebe. Die Sache wird ernst, sagte der Inspektor und diktierte folgendes Telegramm an Daly. Verhaften Sie den Mann und zwingen Sie ihn, seine Komplizen zu nennen. Verfolgen Sie die Spuren weiter, bis zum stillen Ozean, wenn's sein muss. Inspektor Blunt. Nächstes Telegramm. Coney Point, Pennsylvania, 8.45 Uhr vormittags. Büro der Gasanstalt hier während der Nacht erbrochen und die unbezahlten Gasrechnungen von 3 Monaten gestohlen. Fand eine Spur und verfolge sie. Murphy, Detective. Himmel, rief der Inspektor. Sollte er Gasrechnungen verzehren? Wahrscheinlich aus Dummheit. Darauf kam nachstehendes aufregendes Telegramm. Ironville, New York, 9.30 Uhr vormittags. Soeben angekommen. Stadt in Aufregung. Elefant kam hier durch früh 5 Uhr. Einige sagen, er ging östlich, andere sagen westlich, einige nördlich, andere südlich. Keiner aber weiß, etwas Genaueres zu berichten. Er tötete ein Pferd. Ich verschaffte mir ein Stück davon, für alle Fälle. Tötete es mit seinem Rüssel. Schließe aus der Wunde, dass er von links schlug. Aus der Lage des Pferdes schließe, dass der Elefant nordwärts die Berkeleybahn entlang reiste. Hat 4,5 Stunden Vorsprung. Folge aber sogleich seiner Spur. Horse, Detective. Ich konnte meine Freude nicht zurückhalten. Der Inspektor blieb so ruhig wie eine Statue. Er schellte gelassen. Alleridge, senden Sie Captain Burns zu mir. Burns erschien. Wie viel Mann sind reisefertig? 96, Sir. Senden Sie dieselben sogleich nach Norden. Sie sollen sich längs der Berkeley-Bahnlinie nördlich von Ironville konzentrieren. Sehr wohl, Sir. Sie sollen Ihre Bewegungen mit der äußersten Heimlichkeit ausführen. Sobald andere von den Leuten frei werden, sollen Sie sich fertig machen. Sehr wohl, Sir. Sie können gehen. Sehr wohl, Sir. Gleich darauf kam ein weiteres Telegramm. Sage Corners, New York, 10.30 Uhr vormittags. Eben angelangt. Elefant kam 8.15 Uhr hier durch. Alle bis auf einen Polizisten entkamen aus der Stadt. Elefant wollte anscheinend nicht nach dem Polizisten, sondern nach einem Laternenpfahl schlagen, traf aber beide. Verschaffte mir ein Stück von dem Polizisten, um es für alle Fälle zu behalten. Stumm, Detective. Der Elefant hat sich also gegen Westen gewendet, sagte der Inspektor. Es wird ihm aber nichts helfen, denn meine Leute sind über die ganze Gegend zerstreut. Das nächste Telegramm besagte, Glovers, 11.15 Uhr. Eben angelangt, Stadt verlassen, ausgenommen von Kranken und Greisen. Elefant kam durch vor 3/4 Stunden. Die Antimäßigkeitsmassenversammlung tagte, er steckte seinen Rüssel durchs Fenster hinein und spritzte alles voll Zisternenwasser. Einige schluckten das Wasser, starben seitdem. Mehrere ertranken. Detectives Cross und O'Shaughnessy passierten die Stadt, gingen aber südlich und verfehlten so den Elefanten. Ganze Gegend auf viele Stunden im Umkreis voll Entsetzen. Leute fliehen aus ihrer Heimat. Allenthalben stoßen sie auf den Elefanten. Viele werden getötet. Brandt, Detective. Ich hielt kaum meine Tränen zurück, so traurig stimmte mich dieses Gemetzel. Der Inspektor aber sagte nur, Sie sehen, wir umringen ihn. Er fühlt unsere Nähe. Er hat sich wieder gegen Osten gewendet. Es harrten unserer bereits neue beängstigende Nachrichten. Der Telegraph meldete Hogan-Port, 12.19 Uhr nachmittags. Eben angelangt. Elefant kam vor einer halben Stunde hier durch, jähen Schrecken verbreitend, wütete durch die Straßen, zwei Arbeiter gingen vorüber, tötete den einen, der andere entkam. Bedauern allgemein. O'Flaherty, Detective. Nun ist er mitten unter meinen Leuten, sagte der Inspektor. Jetzt ist kein Entrinnen für ihn möglich. Eine Anzahl anderer Telegramme lief dazwischen ein, von Detectives, die über New Jersey und Pennsylvania zerstreut waren. Aus zerstörten Fabriken, Scheunen und Sonntagsschulbibliotheken wiesen sie die Spur des Elefanten mit an Sicherheit grenzenden Ausdrücken nach. Der Inspektor sagte, »Ich wollte, ich könnte mit Ihnen verkehren und Sie nach Norden dirigieren, aber das ist unmöglich. Ein Geheimer geht nur dann zum Telegrafenamt, wenn er seinen Bericht absendet. Man weiß nie, wo man ihn fassen kann.« Nun kam die folgende Depesche. Bridgeport, Connecticut. 12.15 Uhr nachmittags. Barnum, Fußnote. Barnum, der bekannte Schaubudenbesitzer und Meister in der Kunst der Reklame. Ende der Fußnote. Bietet $4,000 jährlich für ausschließliches Recht, Elefant als wandernde Reklame zu benutzen. Von jetzt an, bis ihn Detectives auffinden. Will Zirkusplakate auf ihn kleben. Verlangt umgehende Antwort. Box, Detective. Das ist doch zu lächerlich, rief ich aus. Ja, freilich, sagte der Inspektor. Herr Barnum, der sich für so gewitzig hält, kennt mich offenbar nicht. Aber ich kenne ihn. Dann diktierte er folgende Antwortdepesche. Herr Barnums Anerbieten abgelehnt. Entweder $7,000 oder nichts. Inspektor Blunt. So, wir werden nicht lange auf Antwort zu warten brauchen. Herr Barnum ist nicht zu Hause. Er ist gewöhnlich auf dem Telegrafenamt, wenn es einen Handel gilt. Vor 3 Uhr abgemacht. P.S. Barnum. So unterbrach der tickende Telegrafenapparat. Ehe ich mir einen Vers machen konnte auf diesen ungewöhnlichen Zwischenfall, leitete folgende Depesche meine Gedanken in ein anderes und sehr betrübendes Fahrwasser. Bolivia, New York, 12.50 Uhr, Nachmittag. Elefant kam hier an aus dem Süden und passierte den Wald um 11.50 Uhr. Er sprengte einen daherkommenden Leichenzug auseinander und verminderte die Leidtragenden um 2. Bürger feuerten einige Schüsse aus einem kleinen Böller auf ihn ab und flohen dann. Detective Burke und ich langten 10 Minuten später aus dem Norden an, hielten aber ein paar Vertiefungen fälschlich für Fußstapfen und verloren so ziemlich viel Zeit. Endlich aber kamen wir auf die rechte Spur und verfolgten sie bis zu den Wäldern. Wir krochen nun auf Händen und Knien vorwärts, verfolgten die Spur mit scharfem Auge und gelangten so ins Gebüsch. Burke war voraus. Unglücklicherweise hatte das Tier angehalten, um auszuruhen. Burke, der, auf die Spur erpicht, die Augen auf dem Boden geheftet hatte, stieß plötzlich, ehe er die Nähe des Elefanten gewahr wurde, gegen dessen Hinterbeine. Burke sprang sogleich auf die Füße, ergriff den Schwanz und rief freudig aus, »Ich beanspruche die Be-« kam aber nicht weiter, denn ein einziger Schlag mit dem mächtigen Rüssel streckte den braven Burschen tot nieder. Ich floh zurück, aber der Elefant wandte sich um und verfolgte mich bis an den Rand des Gehölzes in schrecklicher Eile. Ich wäre unrettbar verloren gewesen, wenn nicht zufällig der Rest des Leichenzuges dem Tiere in den Weg gekommen wäre und seine Aufmerksamkeit abgelenkt hätte. Erfahre soeben, dass von jenem Leichenzug nichts mehr vorhanden ist. Schadet nichts, Stoff genug für andere vorhanden. Elefant mittlerweile wieder verschwunden. Mulrooney, Detective. Wir hörten keine weiteren Neuigkeiten, außer von den eifrigen und zuversichtlichen Detectives, die über New Jersey, Pennsylvania, Delaware und Virginia zerstreut waren. Sie folgten alle frischen und vielversprechenden Spuren, bis kurz nach 2 Uhr nachmittags folgendes Telegramm ankam. Baxter Center, 2.15 Uhr nachmittags. Elefant hier gewesen, über und über mit Zirkusplakaten beklebt, zerstreute ein Methodisten-Revival-Meeting. Fußnote: religiöse Versammlung von Wanderpredigern, meist auf offenem Felde abgehalten. Ende der Fußnote. Und er schlug und verletzte viele, die eben im Begriffe waren, ein besseres Leben anzufangen. Bürger pferchten ihn ein und stellten eine Wache auf. Als Detective Brown und ich ankamen, betraten wir die Umzäunung und schritten zur Feststellung der Identität des Elefanten an der Hand der Fotografie und des Signalements. Alle Zeichen stimmten genau, ausgenommen eines, das wir nicht sehen konnten, die Narbe unter der Achselhöhle. Um sich darüber zu vergewissern, kroch Brown unter das Tier. Er lag im nächsten Augenblick mit zerschmetterter Hirnschale am Boden. Alle flohen, so auch der Elefant, der mit viel Effekt nach rechts und links um sich schlug, entkam, ließ aber starke Blutspuren von Böllerwunden zurück. Wiederauffindung gewiss, brach südwärts durch einen dichten Wald, ich ihm unverzüglich nach. Brent, Detective. Dies war das letzte Telegramm. Gegen Abend sank ein Nebel auf alles herab. So dicht, dass man auf 3 Schritte Entfernung nicht das geringste unterscheiden konnte. Er hielt die ganze Nacht über an. Die Dampfboote und selbst die Omnibusse mussten ihre Fahrt einstellen. Ende von Abschnitt 20.